1. Im Elf ten Jahr, am Erst ten Tag des Monats, erging das Wort des Herrn und Ming mit einer spezifischen Botschaft. 2. Im Menschensen, weil Tyrus über Jerusalem spotteten behauptet, dass das Tor zu den Wolken nun zerbrochen sei und der Handel nun zu fließen wird, die Stadt verodet ist. 3. Darum Clark Gott, der Herr, das gegen Tyrus vorgehen und viel Nationen gegen die Stadt herbeiführen wird, so wie das mir sein wellen Herren treibt. 4. Dies Volke werden die Mauern von Tyrus zerstören und ihr Turm niederreißen, Gott selbst wird den Erdboden wegfegen, bis ne noch ein Nackter Fels übrig bleibt. 5. Die Stadt wird inmitten des Meeres zu einem Ort werden, und dem Fischer ihr Netze trocknen, denn Gott hatte Schicksal als Büt für die Nationen besiegelt. 6. Auch die zu chorigen Siedlungen auf dem Festland werden durch das Schwert vernichtet werden, damit die Bewohner erkennen, dass der Herr ist. 7. Den Gott kundigten, dass Nebukadnezar, den König von Babylon, mit einem gewaltigen Heer aus Verden, Wagen und Reiten von Norden her gegen Tyrus senden wird. 8. Dieser wird die Siedlungen auf dem Land angreifen und Belagerungsturm so ich Schutzwall gegen die Stadt errichten, sie systematisch zu belagern. 9. Wird sein Rambock gegen die Mauern richten und die Turm der Stadt mit seinen Eisenwerksugen zu trummen. 10. Infolge der großen Anzahl seiner Förder wird Ditcher Storb bedecken, waren das Drohnen der Wagen und Reiter die Mauern erschüttert, sobald durch die Tor eindringt. 11. Mit den Hufen seiner Förder wird als Strassen zu trampeln, die Bevölkerung mit dem Schwert toten und die Stolzen sollen der Stadt zu Boden sinken lassen. 12. Die Angreifer werden den Reichtum und die Handelsgüter plundern, die Mauern niederreißen, die Häuser zerstören und sogar die Steine und Balken im Meer versenken. 13. Gott wird dem Lamm der Lieder ein entsetzen, sodass der Klang der Zithen in der Stadt nie wieder zu hören sein wird. 14. Wird Tyrus in einen kahlen Felsen verwandeln, der nur noch als Trockenplatz für Netze dient und niemals wieder aufgebaut wird, die der Herr die so beschlossen hat. 15. Gott fragt Tyrus, ob die Inseln nicht vor Entsetzen bieben werden, wenn sie das Kratzen des Einstürzes und das Stonen der Verwundeten in der Stadt hören. 16. Samtlich Fürsten der Kastengebiet werden von ihren Thronen herabsteigen, ihr Amtstrakt so ihr bestickten Gewanderabelgen und sich, von Sitten erfüllt, fassungslos auf die Erde setzen. 17. Sie werden ein Klageleid anstimmen und fragen, why dies ein so mächtig und berühmt Seestadt, die allen Bewohnern furcht einflosst, so wohlstandig vernichtet werden konnte. 18. Tag des Falls werden die Inseln vor Angst beben und die Bewohner des Meeres werden über das entgültige Schicksal der Stadt zutiefst bestürzt sein. 19. Gott erklärt, dass Tyrus zu einer verodeten Stadt machen wird, die von den gewaltigen Wassermassen des Meeres wohlstandig bedeckt wird. 20. Wird die Stadt in die Tief zu den Toten der Vorzeit hinabstossen, sodass sie im Land der lebenden keinen Platz mehr haben wird und nie wieder besiedelt werden kann. 21. Gott wird Tyrus ein schreckliches Ende bereiten, obwohl man nach der Stadt suchen wird sie für all Uigkeit unaufeindbar bleiben.